Genderstern, Genderstern, nicht alle Bayern gendern gern. Genderstern, Genderstern, zumindest nicht die Jankatern. Genderstern, Genderstern. Herzlich willkommen hier im Kellerstudio des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve Nummer 180, mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Diese Radiowerbesongs für Radiowerbung sind schon echt ohrwurmig, oder? Aber viel schlimmer ist, dass mir, wie bei vielen anderen Musikstücken oder Gedichten, fortwährend Alternativtexte einfallen. Mein Hirn macht das einfach und ich kann nichts dagegen tun. Naja, also theoretisch könnte man das schon, aber Psychopharmaka oder eine Lobotomie sehe ich nicht als annehmbare Alternativen. Da lasse ich das Hirn lieber machen. Ist wahrscheinlich so ein Schutzmechanismus gegen was weiß ich. Aber mal ohne Scheiß, als wären Gendergap, Genderstern, Doppelpunkt oder Mediopunkt, was zum Henker ist ein Mediopunkt, die einzigen Sprachbarrieren in Bayern oder Franken. Wäre ich nicht vorbelastet, hätte ich mutmaßlich gravierende Verständnisprobleme mit Bayernden oder Fränkelnden. Da bracht's am Babelfisch mit Borisch verjankerte. Oder so ähnlich. Ja, es scheint, man macht viel Wind in Söderland, verweigert aber vehement Windkraftanlagen. Ironie der Inkonsequenz. Egal. Nichts dergleichen schockt mich noch. Als ich Freitagmorgen gegen 5.45 Uhr in meinen Podcatcher guckte, war die Welt noch in Ordnung. Gut 2 Stunden später nicht mehr, da las ich nämlich, dass die schweigende Mehrheit 2.5 ihre neue Episode online haben. Prima, dachte ich, klickte auf den Link und las, Zitat, und wie heißt es so schön, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat 2. Macht's gut und danke für die jahrelange Unterstützung. Zitat Ende. Was soll das denn heißen? Die werden doch nicht etwa... Nee, das ist bestimmt wieder so ein Click-in-Here-Biting vom Jörg. Aber wenn nicht, wird da etwa das Boulevard für immer hochgeklappt? Frei nach dem Motto der Dosenfischer. Es kann nicht immer für immer sein, manchmal ist es nur so lang, wie es ist. Falls ja, wer pflückt zukünftig die extremen Blüten, die das Hobby treibt, steckt sie zu einem bunten Strauß zusammen und lässt sie fröhlich welken? Ich nicht, das könnt ihr vergessen. Aus dem Thema bin ich zu lang raus. Zuweilen stolper ich über was, aber hey, das taugt maximal als Einlage in der jeweiligen Konserve. Und die anderen Geocaching-Podcasts? Blumenwiese, von welken keine Spur. Nur Hege und Pflege, wie fein. Aber genug der Mutmaßungen. Ich werde hineinhören, mich vergewissern müssen. Fakten checken, hilft ja nix. Nicht, dass ich die Episode nicht ohnehin gehört hätte, zumal Teufel und Jeep als Themeneingang fanden. Eine Konstellation, die je nachdem Auswirkungen auf mich haben könnten. Deshalb bin ich kurz weg und melde mich in knapp 90 Minuten wieder. Soderle. Wieder ist der Himmel trüber, wieder bin ich etwas müder, mit dem Podcast ist es aus. Also dem der schweigenden Mehrheit 2.5. Überaus bedauerlich, aber nachvollziehbar. Gründe haben sie nicht angegeben, aber es ist, wie es ist. Ja, und da muss ich so zurückdenken an Momente, wo wir was zusammen aufgenommen haben oder welchen Spaß wir hatten, wenn wir mal irgendwo auf Events waren. Verdammt. Jungs, macht's gut und danke für die Kurzweil. Ich hoffe und denke, wir laufen uns bei Zeiten mal wieder auf einer Großveranstaltung über den Weg und lasst den Podcast stehen, irgendwo, damit die Leute ihn noch nachhören können, besonders die, die vielleicht erst später zugeschaltet haben, ob in irgendeiner Form veraltet oder nicht veraltet, egal, aber es ist eine, ja, ich nenne es mal Zeitzeugenveranstaltung. Es war halt damals so, und es zeigt auch ganz gut, wie sich das Geocaching über die Zeit entwickelt hat. Gehabt euch wohl, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Und wenn ich schon beim Geocaching bin. Samstag waren wir in Grönihausen, also Bochum genauer gesagt, in der Innenstadt. Jemand Nahestehendes hat ein schweres TV und eine Wandhalterung. Ich habe das schwere Werkzeug. Als das TV hing, machten wir einen Abstecher ins naheliegende Bermuda-Dreieck. Das ist unter anderem eine Ortsbezeichnung für ein bekanntes Kneipenviertel, das ohne Ende kulinarische Möglichkeiten bietet. Und einen alten Webcam-Cache von 2004, sowohl in der GC- als auch in der OC-Variante. Viel Unterschied ist da eigentlich nicht. GCHTA7 oder OC2A30, das Bermuda-Dreieck. Ich glaube sogar, den Owner vor langer Zeit mal irgendwo getroffen zu haben. 2005 hatte ich angefangen mit diesem Hobby und da war die deutsche Szene noch relativ übersichtlich. Zumindest ist er einer von den frühen Cachern. Wie auch immer, ein alter Cache aus dem Jahr 2004, das heißt aus einer Zeit, als Webcam-Caches noch üblich waren. Mal eben mit dem Smartphone das Logfoto machen, war aber noch nicht möglich. Damals war man in der Regel auf Freunde oder El Achimos, Log-Service angewiesen, denn irgendjemand musste auf irgendeinem Computer die Webcam aufrufen und das Foto machen, das man fürs Log benötigte. Ich erinnere mich in dem Zusammenhang an das Foto bei Fischer Kruse zwischen Kalifornien und Brasilien an der Ostsee. Wir standen in Pose und meine Holde rief den Schwiegervater an, der dann auf seinem PC die Webcam aufrufen und das Foto machen sollte. Bis das alles passte und das Foto tatsächlich gemacht war, gingen einige Minuten ins Land und bei den damaligen Mobilfunkpreisen hätten wir das Bild auch von einem Straßenkünstler in Öl malen lassen können. Heutzutage in Bochum ist es einfacher. Ich stellte mich hin und die Holde machte einen Screenshot des Webcam-Bilds im Netz. Abends am heimischen PC loggte ich den Fund auf GC. In einem zweiten Schritt hängte ich anschließend das notwendige Logfoto an, nachdem ich darauf einen Pfeil auf meine Person gemalt hatte und wechselte nach OC. Dort wiederholte ich die Prozedur und freute mich ob des Fundes. Montagmorgen. Ich schaute aufs Handy und sah, dass mir jemand eine GC-Nachricht gesendet hatte. Ah, vielleicht der Owner, so nach dem Motto, ey, altes Haus, cashst du auch noch? Weit gefehlt. Systemsprenger schreibt, Zitat. Moin. Das Prinzip der Webcam-Cache hast du nicht ganz begriffen, oder? Hauptsache loggen, alles andere ist egal. Herzlichen Glückwunsch, Gruß. Zitat Ende. Hä? Eine freundliche Person, vielleicht etwas unterstellend, aber hey, vielleicht auch zu lange in der grünen Hölle gewesen. Immerhin cachen seit Mai 2020 mit über 8000 Funden, das heißt mit Expertise. Was sie wohl haben mochte, also die Person, nicht die Expertise. Egal, dachte ich mir, keiner Schuld bewusst und wusch meinen Körper in Unschuld, sprich, ich ging duschen. Später rief ich trotzdem mal das Listing auf, um zu schauen, was ich gegebenenfalls übersehen haben könnte, um derartigen Missmut auf mich zu ziehen. Da guck, kein Logfoto. Hatte ich etwa vergessen, auf Absenden zu klicken? Da ich das Bild ohne Pfeil noch auf dem Handy hatte, war es schnell ans Log gehängt. Problem gelöst. Die anschließende Kontrolle bei OC zeigte das Bild am Log. Glück gehabt. Gut, dass die Cache-Polizei so schnell reagiert hat. Da ist die drohende ownersche Loglöschung noch gerade ebenso an mir vorübergegangen. Apropos, da fällt mir ein, ich muss die letztjährigen Logs meines Virtuals noch überprüfen. Da ist die fotografische Logbedingung zuweilen auch nicht ausreichend erfüllt. Na, das gibt wieder Spaß. Aber das ist eine andere Geschichte. Apropos Geschichte. Neulich Nacht. K2 hatte was zu feiern und wenn man was zu feiern hat und unter Umständen möglicherweise vielleicht etwas trinken will, lässt man, genau, das Auto zu Hause. Blöd nur, wenn die Feierlokation in Köln, das Zuhause hingegen im Oberbergischen liegt, insbesondere dort, wo es seit den 60ern keinen Bahnanschluss mehr gibt. Wohl dem, der eine Mutti hat, die einen nach Absprache abholt. Lange Vorrede, kurzer Sinn. K2 feiert, kurz nach Mitternacht läutet das Telefon, meine Holde steht auf und fährt los. Szenenwechsel. Bergisch Gladbach, Lustheide. Die Holde fährt durch die Nacht Richtung Bahnstation, da steht eine Person mit Fahrrad auf der Straße. Wegen eines entgegenkommenden Fahrzeugs muss die Holde kurz warten. Dann fährt sie vorbei zur Bahnstation, lädt K2 ein und macht sich auf den Heimweg. Als sie an der Stelle anlangt, wo kurz zuvor die Person am Fahrrad frickelte, steht das Fahrrad mitten auf ihrer Spur, die Person hingegen links auf dem Bürgersteig. Sie telefoniert nicht, sie macht erkennbar nix, sondern schaut auf das Fahrrad. Frau fährt drumherum vorbei nach Hause. Gefragt, was das soll, hat sie nicht. Verständlich nach Mitternacht in Lustheide mit einer angetüdelten Person auf dem Beifahrersitz. K2 wäre eskalativ keine große Hilfe gewesen. Dennoch habe ich Fragen. Warum stellt man mitten in der Nacht ein Fahrrad mitten auf einer Fahrbahn ab und guckt sich das Spiel an? Verkehrsberuhigung? Erhöhung des Feinstaubgehalts der Luft, wenn Autos dort wegen Gegenverkehrs warten müssen? Oder hofft die Person, dass irgendjemand in das Rad reinfährt und sie ein neues bekommt? Sollen einfach nur Autofahrende behindert werden? Vielleicht Radfahraktivismus? Wenn Autos auf der Straße parken, darf mein Rad das auch. Oder kann sich die Person einfach nicht dran satt sehen, wie geil ihr Fahrrad im Dunkel der Nacht das Licht der Straßenlaternen reflektiert? Was treibt so eine Person um? Ich möchte verstehen. Die Polizei hat meine Holde nicht angerufen. Ich hätte das mutmaßlich getan. Nur zur Sicherheit, denn vielleicht geht es darum, ein Anhalten nebst Ansprache zu provozieren, um den die FahrerInnen auszurauben, vergewaltigen, abzumeucheln und dann das Fahrzeug zu stehlen. Wer weiß das schon? In der Nacht. In der Dunkelheit. Wisst ihr, was der neue heiße Scheiß ist? Flugtaxis. 150 Millionen Euro Steuergeld für Flugtaxis. Will der Wissing investieren, wie ich las. Und der Söder. Wer jetzt glaubt, Flugtaxis wären so geile Teile wie in Corbin Dallas Taxi Service, hat weit gefehlt. Wir reden hier von Lastdrohnen, die zwei Personen transportieren können. Die Pilotende und die Passagierende. Also, wenn Paul Schmirulanski spät dran ist, aber trotz Stau und Öffi-Streik mit seiner aufgebrezelten Tatjana noch schnell zur Premiere des fünften Elements 2 muss, hat er Pech, denn in einem Flugtaxi geht das nicht. Da braucht er zwei. Es sei denn, es ist seins und erst der Pilot. Oder Tati die Pilotin. Nehmen wir mal an, dem wäre so. Er nennt so ein Teil sein eigen und es parkt in seinem Garten. Darf es von da starten? Macht ja bestimmt Wind wie so vier Laubbläser und Lärm. Und hat er da einen bestimmten Flugkorridor oder darf er das fliegen, wo er will? Ich verweise in dem Zusammenhang auf die Drohnenverordnung oder die Fluggesetzgebung, sofern es eine solche dafür irgendwann mal gibt. Bei Drohnen bin ich mir sicher. Ich darf mit meiner nicht über Nachbarsgrundstück fliegen und die wiegt nicht mal ein Kilo. Ich bin mir auch sicher, dass niemand mit einem Harrier in meinem Garten landen darf. Gibt's die eigentlich noch? Das ist so ein senkrecht startender Kampfjet. Habe ich mal am Flugtag gesehen. Geiles Teil, aber alt. Ich glaube, die hatten die mal im Falklandkrieg. Die älteren Nachrichtengucker erinnern sich. Egal. Flugtaxi. Oder müssen dafür erst Startplätze gebaut werden? Oder Startflächen? Zum Starten, Landen und Parken? Startports oder Landingports? Falls ja, wie kommst du dann von dort zum Kino? Zu Fuß oder mit dem Taxi? Bei Stau. Wie ist das dann mit meiner Drohne? Darf ich mit der da nicht mehr fliegen, weil alle Flugräume, die nicht der Verkehrsfliegerei dienen, flugbetaxiert werden dürfen? Wahrscheinlich hat man sich darüber noch keinen Kopf gemacht. Warum, auch wenn's die Teile noch nicht im großen Stil gibt? Erstmal fördern, dann haben und dann Regeln dafür machen. Und wenn's nicht klappt, egal, das kennen wir ja von der Maut. Und ist die Kohle weg, wird niemand zur Verantwortung gezogen. Wer hätte es auch wissen können, ungeachtet der Berichte, dass das Unternehmen laut Abgeordnetenwatch.de in den letzten Jahren Millionenverluste anhäufte und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC laut Spiegel deutlich davor warnte, dem Unternehmen so viel Geld zu zahlen. Selbst Baden-Württemberg verweigerte dem Unternehmen angeblich zuletzt eine 300 Millionen Bürgschaft, aber dummerweise stecken da schon Millionen Förderung der öffentlichen Hand drin in dem Unternehmen, sofern ich das richtig verstanden habe, vorausgesetzt also ohne Gewähr. Meiner Meinung nach hätten sich die Ferengis mal besser an Krischerns besser nicht regieren als falsch regieren halten sollen. Aber was weiß ich schon? Oh, ein Gedanke, Moment. Nee, oder? Was wäre, wenn in Söderland die Windkraftanlagen verhindert würden, damit die Flugtaxis immer freie Bahn hätten, also auch mit ein, zwei Maß Bier in Pilotenden? Mit dieser Bombenverschwörungstheorie endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 180 vom 28.03.2024. Ich danke fürs Zuhören, bleib gesund und mir gewogen. Söderland, Söderland, die Brandmauer ist abgebrannt. Söderland, Söderland, wir haben es erst jetzt erkannt.